Eine andere Klasse von Jesuitenfreunden besteht aus trägen und faulen Seelen, welche hauptsächlich deswegen in der gegenwärtigen Zeit sich unheimlich finden, weil sie mit dem christlichen Geiste, der die menschliche Bildung, Wissenschaft und Kultur vorwärts treibt, nicht fortgeschritten sind. Solche mögen sich nicht die Mühe geben, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, sondern sie wollen behalten, was sie einmal haben und möchten daher gerne auch das christliche und kirchliche Leben erstarren lassen, damit sie mit ihren mechanischen Abrichtungen und toten Formen, aus denen sie den belebenden Geist entschwinden ließen, noch etwas gelten, obwohl gar den Ton angeben können. In dem Jesuitenorden glaubt diese Klasse, ihre Richtung und ihre Tendenz wiederzufinden, und wer will ihr diese Hoffnung rauben oder gar verargen? Beitrag zur Würdigung des Jesuitenordens, Luzern 1840, Seite 4. Johann Adam Möhler, einer der erleuchtetsten Katholiken des 19. Jahrhunderts, Theologieprofessor zu Tübingen und Verfasser der Symbolik. Die menschliche Seite des Christentums wurde von den Jesuiten vorzüglich ins Auge gefasst. Überhaupt war es das Menschliche, was dem Orden allmählich am meisten gefiel und worin er sich am Ende ganz verwickelte. Daher auch die Einmischung desselben in die Politik, das Aufbieten aller nur möglichen menschlichen Hilfsmittel für seine Zwecke. Die Jesuiten nahmen größtenteils eine allzu politische Richtung an und das Menschliche nahm viel zu viel im Gegensatz gegen das Göttliche die Aufmerksamkeit bei ihnen in Anspruch. Daher die Erscheinung, dass wir bei den Jesuiten wohl große Mathematiker, Altertumsforscher, Kritiker antreffen, doch keinen tieferen Philosophen, keine eigentlichen spekulativen Köpfe finden. Diese Erscheinung darf nicht so erklärt werden, als hätte sich der Orden geflissentlich gegen die philosophischen Bestrebungen erklärt. Vielmehr ging diese Erscheinung unwillkürlich aus dem ganzen Geiste des Ordens hervor. Aus jenem Geiste nämlich, den er im Verlauf der Zeit sich einhauchen ließ. Der zu sehr nach außen gekehrte Sinn vermochte in das innere und ewige Wesen der Dinge nicht einzudringen. Die Richtung des Jesuitismus war, das lässt sich nicht leugnen, für die Kirche gefährlich und ihrem Bestreben musste Einhalt getan werden. Aus Kollegienheften von Möhler im Jahre 1831 zu Tübingen diktiert, bei J.W. Loy am angegebenen Ort, Seite 11, 21 und folgende. Der Würzburger katholische Kirchenhistoriker Johann Baptist Schwab. Nicht sowohl den Intrigen der bourbonischen Minister oder der Tätigkeit eines Geheimbundes und der Anklage des zweideutigen Charakters ihrer moralischen Grundsätze sind sie, die Jesuiten, erlegen, als dem Geiste der Zeit, der auf allen Kulturgebieten nach Lösung der hemmenden Fesseln und Erweiterung des Gebietes der Erkenntnis ringend überall ihre Hände gegen sich wand, auf der Kanzel wie im Beichtstuhle, im Hörsaal wie im Kabinett des Fürsten, in der Literatur wie innerhalb der Schranken des Familienlebens. Alles sah sich von ihnen verdächtigt, was nicht ihr Zeichen trug. Daher die Erscheinung, dass gerade die bedeutendsten ihrer Schüler gegen sie auftraten, wie in Würzburg Michael Ignaz Schmidt, Obertür, Onimus, Berg. Letzterer sprach in seinen Vorträgen über Kirchengeschichte nur das Urteil des gebildeteren Teils des Publikums aus, wenn er von der Erziehung des Ordens sagte, dass alles der Gleichförmigkeit wegen maschinenmäßig eingerichtet werde. Die Erziehung wird mechanisch, das Gedächtnis erhält das Übergewicht vor der Vernunft, Pedanterei im Geschmack, Legalität in den Sitten, Aberglaube in der Religion. Das Ganze ist Abrichtung, Furcht die Triebfeder. Leute, die sich zu allem brauchen lassen, entstehen wohl so, aber keine Genies. Franz Berg, geistlicher Rat und Professor der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg, ein Beitrag zur Charakteristik des katholischen Deutschlands im Zeitalter der Aufklärung. Würzburg 1869, Seite 21 und folgende. Sebastian Merkle, Professor der katholischen Theologie an der Universität Würzburg, er war vor wenigen Jahren Universitätsrektor, hat, und das ist sehr bemerkenswert, dies Urteil Schwabs billigend übernommen. Merkle, die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters Berlin 1909, Seite 17. Reinhold Baumstark, gestorben am 27. Januar 1900, als Landgerichtspräsident zur Mannheim, jahrelang Führer der Badener Katholiken in der Zweiten Kammer zu Karlsruhe. Die Großartigkeit der Verdienste, welche die Gesellschaft Jesu sich um die katholische Kirche erworben hat, kann von niemand bestritten werden, auch nicht von den heftigsten Gegnern des Christentums. Aus diesen Gründen musste es mich unendlich schmerzen, diese herrliche Kerntruppe des Katholizismus angegriffen, zerstreut, aus dem deutschen Vaterlande vertrieben zu sehen. Meine Teilnahme ward auf eine harte Probe gestellt, indem mir aus der Mitte des Jesuitenordens der Antrag zukam, gegenüber der von Blunschli geführten Angriffskolonne als schriftstellerischer Verteidiger der gefährdeten Ordensgesellschaft aufzutreten. Lebhaft erinnere ich mich der Stunde, in welcher ich dalag, kämpfend mit diesem Gedanken, mit mir selber, mit meinem klopfenden Herzen, mit meiner Liebe und mit meiner Vernunft. Ich lehnte ab.